Kapitel 15. René Benko allein zu Haus. Seine Art der Unternehmensführung wendet sich gegen ihn. Irgendwann im Spätjahr 2023 wird René Benko zu einem Phantom. Ein Mensch, über den alle sprechen, der aber nicht mehr greifbar ist. Pendelt er mit seinem Bombardier Global Express BD-700 im Oktober noch mehrmals die Woche zwischen Innsbruck und Wien und versucht, von den beiden Signa-Zentralen aus telefonisch Geld aufzutreiben, so reduzieren sich nach seiner Entmachtung Anfang November die Flugbewegungen drastisch. Die Flugdaten weisen Ende November noch einen Ausflug nach Barcelona und die Rückkehr nach Innsbruck aus, bei der ein Fotograf ihn und seine Frau Nathalie erwischt hatte und die Fotos ihren Weg in die Bild-Zeitung fanden. Das Boulevardblatt empörte sich über den Ausflug zeitgleich mit den ersten Insolvenzen des Signa-Reiches und informierte detailliert, was Schuhe und Handtasche von Nathalie Benko angeblich kosteten. Chanel-Handtasche, 22 Handbag Denim, für rund 8.000 Euro, Sneaker White and Purple Nama von Chloé für rund 700 Euro. Tatsächlich aber war es wohl mehr als ein Shopping-Ausflug. Die Benkos überlegten zu der Zeit, ihre Kinder in Barcelona statt in Innsbruck auf die Schule zu schicken, nicht weit vom Domizil der Benkos auf Ibiza. Bekannte hatten ihnen geraten, den Schwerpunkt der Familie ins Ausland zu verschieben, zum Schutz der Kinder. Sie sollten Abstand von dem Drama gewinnen, das sich in der Heimat abspielte. Die Pleite der Signa und der tiefe persönliche Fall von René Benko vom Starunternehmer und Österreichs reichstem Mann zu einem Verlierer. René Benko hat eine Familie, aber er hat keine Freunde mehr. Er ist vereinsamt, sagt ein enger Geschäftspartner, der bis in den Sommer 2024 hinein losen Kontakt mit dem Unternehmer hielt. Vielleicht hatte Benko in seinem Erwachsenenleben nie Freunde abseits des Geschäftlichen. Mit seinen Geschäftsfreunden ging er nur Partnerschaften auf Zeit ein. Seine ersten Investoren wie Benny Steinmetz tauschte Benko aus, als er merkte, dass ihr schlechter Ruf begann, seinen Geschäften zu schaden. Aber derlei ist üblich im Geschäftsleben, es ist professionell. Am ehesten schien sich die Zusammenarbeit mit seinem Handelsmann Dieter Berninghaus zu einer Freundschaft zu entwickeln. Als B&B firmierten die beiden. Manche, die sich früher der Sonne namens Benko näher gefühlt hatten, beklagten, dass Berninghaus die Kontakte monopolisierte. Und tatsächlich konnte der sich erlauben, vor einem gemeinsamen Geschäftstermin Benko aufzufordern, seine Haare zu waschen. Wichtig aber war Berninghaus in den Jahren zwischen 2013 und 2022 vor allem deshalb, weil die Signa ihr Handelsgeschäft spektakulär ausbaute und Benko davon weniger verstand als Berninghaus. Außerdem hatte der Händler gute Kontakte zu reichen Menschen weltweit, die als Geschäftspartner und potenzielle Investoren in Frage kamen. Heute sind B&B geradezu verfeindet. Benko sah wohl irgendwann, dass Berninghaus eher die Interessen anderer Investoren der Holding vertrat als seiner eigenen und verdächtigte Berninghaus des Seitenwechsels. Der Händler wiederum fühlte sich von Benko getäuscht, als der bei der Übernahme der britischen Handelskette Selfridges trickste und langjährige Partner wie die thailändische Central Group vor den Kopf stieß. Die Verbindung Benkos zu Timo Herzberg, Geschäftsführer der Immobiliengesellschaften Prime Selection und Development Selection und ein im Markt weithin anerkannter Fachmann, endete mit einer fristlosen Entlassung und einer Pressemitteilung. Die Gründe für die Entlassung sind ein dringender Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied, erklärte Signa Mitte Dezember. Herzberg hatte mit einer eigenen Gesellschaft als Mieter beim Berliner Bürokomplex Beam der Signa fungiert und wird offensichtlich verdächtigt, Geschäfte auf eigene Rechnung gemacht zu haben. Das Ende dieser Beziehung werden voraussichtlich die Gerichte klären müssen, aber langjährige Insider der Signa gehen davon aus, dass Herzberg derlei Deals nicht ohne Benkos Zustimmung eingegangen wäre. Herzberg wie Benko betonen ihre Unschuld. Auch Benkos Verhältnis zu langjährigen Spitzenkräften wie dem Chairman der Luxushandelssparte, Wolfram Keil, ist völlig erkaltet. Keil unterschrieb im Herbst 2023 noch einen Zweijahresvertrag, obwohl er da schon weitgehend desillusioniert war. Seine Begründung? Wir wollten das Handelsgeschäft mit den Luxushäusern weiter vorantreiben, um das Ziel einer europäischen Luxusgruppe noch zu erreichen. Danach wollte ich etwas anderes machen. Kyle hätte wohl gerne seine Anteile an der Signa noch gegen Geld eingetauscht, soll aber so lange von Benko hingehalten worden sein, dass schließlich die Insolvenz dazwischen kam.